Wien 3, untere Viaduktgasse 13. Standort der Vereinssynagoge Beth Hachneset und Wohnort von 17 jüdischen Menschen. Die Vereinssynagoge 3, untere Viaduktgasse 13, wurde 1870 vom israelitischen Bethausverein Beth Hachneset errichtet. Sie hatte ein Fassungsvermögen von 120 Sitzplätzen. Rabbiner an diesem Tempel waren Dr. Armin Abeles, 1930 verstorben, und Professor Dr. Kalman Kupfer, Präsident Dr. Josef Auerbach, Vereinspräsident Max Löwy. Diese Synagoge wurde 1938 im Pogrom verwüstet, konnte aber wegen ihrer Lage in einem Hinterhof von den Nationalsozialisten nicht in Brand gesetzt werden. Als bauliche Hülle ist sie noch vorhanden und wird heute von einem namhaften österreichischen Maler als Atelier genutzt. Der Baubestand ist teilweise noch im Original vorhanden. Von der Inneneinrichtung ist kaum etwas erhalten geblieben, wenngleich die räumliche Konfiguration als jüdischer Sakralbau durchwegs ablesbar ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Untere Viaduktgasse 13 waren Josef Hayek, Angestellter, geboren 1882. Er wurde am 15.11.1938 ins KZ Dachau deportiert, ermordet am 5.1.1939. Lucy Nichtenhauser, Gesellschafterin, und Oskar Nichtenhauser, Angestellter. Sie flüchteten, beider weiteres Schicksal ist unbekannt. Anton Österreicher, Fuhrwerkbesitzer, und Hermine Österreicher, Hausfrau, geflüchtet, weiteres Schicksal unbekannt. Alfred Steinau, Kaufmann, Flucht, sein Schicksal ist unbekannt. Alfred Trost, Angestellter, Flucht, sein Schicksal ist unbekannt. Ernestine Potocznik, Garderoberin, geboren 1874, wurde nach Wien II, Große Spergelgasse, zwangsübersiedelt. Von dort wurde sie am 23.10.1941 nach Lodz deportiert und ermordet. Dr. Albert Springer, Rechtsanwalt, geboren 1893, wurde ins KZ Dachau deportiert. Ihm gelang die Flucht nach Italien, kam dort in das KZ Ferramonti Tarsia. Er hat überlebt. Emil und Julius Springer, beide Beamte, und der Hausfrau Minna Springer gelingt die Flucht nach Italien. Dort in das KZ Ferramonti Tarsia deportiert, sie überlebten. Richard Springer, Beamter, geboren 1899, ihm gelingt zwar die Flucht nach Italien, dort in das KZ Ferramonti Tarsia deportiert, laut Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes am 22.07.1941 im Buchenwald ermordet. Anna Bandera, Private, sie konnte flüchten, ihr weiteres Schicksal ist uns unbekannt. Berthold Figdor, Kaufmann, geboren 1865, überlebt in Wien. Da er in Mischehe mit einer Nichtjüdin verheiratet war, überlebte er. Moritz Buhn, Tempeldiener, geboren 1873, zwangsübersiedelt nach Wien II, Herminengasse 10. Am 20.08.1942 ins KZ Theresienstadt deportiert, am 26.09.1942 nach Treblinka überstellt und ermordet. Adolf Raab, geboren 1866, zwangsübersiedelt von Wien 3, da Pontegasse nach Wien 3, untere Viaduktgasse 13, am 5.10.1938 gestorben.